noch so eine Opposition. Das ist jetzt die vierte. Vierte Opposition ist geplante oder spontane selbstregulierende Arbeitsteilung. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das jemals gelesen habt, aber wahrscheinlich kennt, ist das die Abteilung volkswirtschaftliche Grundlagen oder volkswirtschaftliche Grundansichten, die hat jeder schon mal gehört. Die Behauptung ist, ja, im Osten, da hat es eine geplante Arbeitsteilung gegeben, da hat eine politische Behörde gesagt, wie groß der Stahlsektor sein muss und wie groß die Autoindustrie sein muss und wie groß die Strumpfwerke sein müssen und alle Abteilungen des nationalen Produzierens werden in Qualität und Quantität politisch reguliert. Und in der freien Marktwirtschaft, da reguliert sich das von selber und Behauptung viel besser als geplant. Denn die Zentrale kann gar nicht wissen, was es für alles braucht. Und sie kann gar nicht wissen, oder erstens, erste Behauptung, sie kann gar nicht wissen, was es in der Gesellschaft alles braucht. Und zweitens, sie kann nicht schnell flexibel reagieren, wenn sich am Bedarf was ändert. Zu der Behauptung wollte ich noch was sagen. Nämlich die eine Hälfte, die habe ich vorhin schon mal gesagt, unter der Überschrift von wegen Koordinationsleistung. Die nicht geplante, selbstregulierende Arbeitsteilung der Marktwirtschaft, die so gelobt wird, was ist sie denn anderes, als dass Tausende von Menschen probieren, ob sie eine Nische in der Arbeitsteilung finden, in der sie Geld machen können. Und manche schaffen es und andere ruinieren sich damit. Arbeiten ein halbes Leben und stellen dann fest, dass sie pleite sind. Jede Menge Leute machen sich selbstständig. Versuchen, die Nische in der Arbeitsteilung zu finden. Und wenn das die rationelle, spontane, selbstregulierende Arbeitsteilung ist, dann ist an der Stelle richtig auffällig, die menschlichen Opfer dieser Arbeitsteilung werden einfach nicht gezählt. Die andere Hälfte ist, es ist halt auch eine Gesellschaft, in der teilt sich niemand die Arbeit. Es ist nicht so, dass da welche sagen, wir brauchen so viel von dem und so viel von dem, sondern alle möglichen Bewerber versuchen, sich ins Angebot reinzudrängen, häufig genug, indem sie andere verdrängen. Und was dann am Schluss rauskommt, das nennt man Arbeitsteilung. Aber da ist nie die Arbeit geteilt worden. Da ist die Kooperation, die mit Arbeitsteilung gemeint ist, das Aufeinanderbeziehen der qualitativ und quantitativ bestimmten Abteilungen der Produktion in einer Gesellschaft. Das ist überhaupt nie passiert. Das Ganze ist das Ergebnis eines Kampfes, in dem gibt's halt Sieger und Verlierer. Aber die andere Hälfte ist ja noch das Ulkige, nämlich, und planen geht nicht, das kann man nicht wissen. Als ob der Markt das Wissen um die konkrete Arbeitsteilung den Unternehmern ersetzen würde. Es ist doch nicht so, dass der Unternehmer blind auf den Markt stolpert und sagt, jetzt schaue ich mal, was ich kriege. Also wer ein Auto herstellt, der weiß von sich, wie viel Plastik er braucht, wie viel vorgefertigte Plastikteile er braucht, wie viel Drähte er braucht, wie viel Stahlblech er braucht und. Und all das weiß er quantitativ und qualitativ bestimmt. Und nicht nur das, er kennt auch seinen Lieferanten. Er weiß auch, ob sein Lieferant in der Lage ist, eine Ausweitung des Bedarfs, wenn er sie hinbringt, selber mitzumachen. Oder ob er sich dann einen anderen noch suchen muss dazu. Das wissen die alle. Es stimmt doch nicht, dass in der Planwirtschaft geplant wird und es geht gar nicht. Und in der Marktwirtschaft, na, sagen wir so nach dem Muster, da probiert jeder mal aus und schaut und es geht viel besser. In der Marktwirtschaft wird auf Teufel komm raus geplant, aber halt für einen anderen Zweck. In der Fabrik wird minutiös geplant. Ein Fließband ist eine totale Planung der Arbeit. Wenn es heute keine Fließbänder mehr gibt, dann wird die Arbeit erst recht noch viel mehr geplant. Just in time. Alles ist ein einzig getakteter Prozess. Da fehlt es überhaupt nicht an Planung. Aber nicht nur in der Fabrik, auch zwischen dem Produzenten und dem Lieferanten findet jede Menge Planung statt. Inzwischen als elektronische Verknüpfung der beiden Produktionen. Und sogar das, was man gar nicht planen kann, planen Sie in unserer Gesellschaft. Marktforschung machen Sie und dann planen Sie einen Absatz. Absatzplanung. Du liest heute, wie viele Autos Mercedes nächstes Jahr verkauft. Und dann sagen Sie, planen geht nicht. Irgendwie haben die doch nicht alle Tassen im Schrank. Nur weil Sie ja eben den Vergleich der einen Produktionsweise mit der anderen über die Methode der, über die vermeintliche Methode der Koordination abwickeln wollen. Nur deswegen sagen sie, planen ging nicht. Aber am Markt ausprobieren, das geht. Und dann schaut man genauer hin und dann stellt man fest, die planen um nichts weniger als die Planwirtschaftler. Um gar nichts weniger. Nur für einen anderen Zweck. Insofern legt die Planwirtschaft, das Wort Planwirtschaft, also der Vergleich der beiden Produktionsweisen unter den Überschriften Planwirtschaft, Marktwirtschaft, ist verkehrt. Ich habe schon vorhin viel gesagt über verkehrt, jetzt eine neue Fassung von verkehrt. Planwirtschaft legt viel weniger fest als Sozialismus. Dass eine nationale Wirtschaft zentral geplant wird, das ist noch lange nicht Sozialismus. Da kommt schon ein bisschen darauf an, für welchen Zweck geplant wird. Jede Kriegswirtschaft ist eine Planwirtschaft. Der Kaiser und der Hitler haben auch Planwirtschaften gemacht, partielle. Also, dass eine Wirtschaft geplant wird, das ist noch nicht, das reicht uns noch nicht. Es käme schon ein bisschen darauf an, zu welchem Zweck wird geplant. Welches Lohnen soll denn da gelten? Und da gibt es noch viel mehr Gesichtspunkte des Lohnens, als bloß möglichst großer Output. Lohnen, wie kommt die Arbeit vor? Wird sie auch ein wenig geschont? Ist der Mensch nach der Arbeit nicht ausgelaugt, sondern hat er noch was vom Leben danach? Alle die Seiten des Lohnens gibt es doch auch noch. Gut. Und Marktwirtschaft andererseits legt viel mehr fest als eine Methode der Koordination. In Marktwirtschaft steckt, unausgesprochen zwar, aber doch sehr definitiv, in Marktwirtschaft steckt schon der Zweck der ganzen Produktionsweise. Da komme ich jetzt als nächstes dazu. Bisher war, Marktwirtschaft ist eine ideologische Bezeichnung für die Produktionsweise, in der wir leben. Ideologisch soll das heißen, eine verkehrte. Eine, die sagt keine Wahrheit über die Welt, sondern macht einen falschen Vergleich und am Vergleich ein ideologisches Lob unserer Wirtschaft.